Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Seit Monaten der Abstinenz melden wir uns nun wieder zurück. Wir haben zwei neue Frucht oder einen neuen Fruchtfliegenbestäuber, und zwar Chrissy, und einen alten, den wir mal ganz herzlich grüßen möchten. Und zwar Frankie aus Boko. Seid gegrüßt, meine Fruchtfliegenbestäuber. Und der Sommer neigt sich zu Ende. Heute ist es in Oldenburg nochmal 22 Grad warm. Und morgen soll es genauso schön werden. Die Jahre ziehen ins Land. Wir werden älter, weißer und reifer. Also weiß auf dem Kopf. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Und wir dachten, jetzt ist es mal wieder Zeit, einen rauszuhauen. Corona ist immer noch Thema und keine Ahnung, wie es zum Ende des Jahres weitergeht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es besser wird, ne? Der Michael, der Wendler, haut immer noch einen Klopper nach dem anderen raus. Und gestern ist ja rausgekommen, er ist eigentlich gar nicht geschieden. Er ist eigentlich dreimal verheiratet oder jetzt noch zweimal, und von seiner letzten Frau. Die Scheidung ist gar nicht rechtskräftig, das heißt, die Ehe mit Laura ist gar nicht gültig. Naja, egal. Wir haben vor ein paar Tagen versucht, für einen unserer Mitarbeiter einen Termin beim Psychologen zu bekommen. Und da ist uns gesagt worden, tut uns leid, ist alles besetzt, Sie können sich alle paar Monate mal melden, aber voraussichtlich ist erst Ende des Jahres ein Termin frei. Und das ist schon traurig, also deshalb, es gibt so viele psychisch gestörte Leute, und ich denke mal, hier in Oldenburg ist die Zahl besonders hoch, dass man nicht innerhalb von 4 Wochen irgendwo einen Termin bekommt. Wir haben da mal bei der Servicenummer, ich glaube, das war die 112, 113, die bundesweit gilt. Ich gucke gerade mal nach, aber ich finde das hier, glaube ich, nicht. Also das müsste die 112, 113 sein. Diese Nummer gilt bundesweit, und selbst die konnten einem nicht weiterhelfen, einen Termin zu bekommen, ne? Und das ist eigentlich schon traurig. Und ich sage, manche Leute, die so labil sind und so, und dann 3 Monate auf einen Termin warten müssen oder sogar noch länger. Das ist dann kein Wunder, wenn die irgendwann mal von der Brücke springen oder sonst irgendwelche schlimmen Sachen machen, ne? Aber das zeigt eigentlich mal, wie viele gestörte Leute es nicht nur in Niedersachsen gibt, sondern bundesweit. Ja, jetzt sind ja auch demnächst wieder Wahlen, und keine Ahnung, wer da gewinnt. Also ich weiß auch gar nicht, wen man da wählen soll und nicht wählen soll. Und interessant ist nur halt, wer neuer Bundeskanzler wird oder Bundeskanzlerin, ne? So, da wir uns vorgenommen haben, jeden Podcast nicht mehr länger als 5 Minuten zu machen, dann war es erstmal das für heute, und wir wünschen euch noch allen einen angenehmen Tag mit euren anderen Fruchtfliegen, und bleibt uns gewogen, und in diesem Sinne noch einen angenehmen Tag wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt uns gewogen.